Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenzisch. Diesmal die Woche 13, 2011. Und ja, die Woche ist mal wieder was Interessantes passiert. Unter anderem im Spielesektor. Ja, man glaubt's kaum. Gibt es auch mal wieder was davon. Ja. Aber was mich besonders gewundert hat, dass der Streit um die Twitter-Nutzerdaten über die WikiLeaks-Helfer noch immer nicht ganz beigelegt ist. Ein Gericht in den USA hat ja entschieden, dass die Twitter-Nutzerdaten von WikiLeaks-Helfern preisgegeben werden muss von Twitter. Das heißt, die Verbindungsdaten, die E-Mail-Adressen und so weiter und so weiter. Also die gesamten Daten, die eben bei Twitter gespeichert sind über diese Nutzer, sollen tatsächlich dann also herausgegeben werden an die US-Regierung, damit die eben diese Informationen verwerten kann und dann, was die dann machen wollen, wahrscheinlich so WikiLeaks-Helfer dann unter Beobachtung stellen. Davon sind internationale Leute betroffen, ja, beispielsweise eine Abgeordnete in Schweden, ich schau gerade mal nach, nicht dass ich was, nein, aus Island, Entschuldigung, hätte ich auch was Falsches gesagt, ja, aus Island, Birgitta Jonsdottir zum Beispiel, ja, und die Netzaktivisten Jakob Appelbaum und Rob Gongrieb, ich kann das nicht aussprechen, ist natürlich jetzt schon mal schlecht, dass deren Namen ja jetzt in der internationalen Presse sind, ja, das ist schon mal ganz übel, aber es geht da eben auch um die Benutzerdaten und da wehren sich diese Leute vehement dagegen, vor allem die isländische Abgeordnete, denn schließlich hat das ja schon fast einen weltpolitischen Charakter, wenn die US-Regierung Informationen einholt über eine isländische Kongressabgeordnete. Das ist schon grenzwertig, ja, und auf jeden Fall wollen die jetzt dagegen vorgehen und verhindern, dass Twitter die Daten herausgibt. Die US-Behörden, die versuchen ja schon seit einiger Zeit die Daten zu bekommen und herauszufinden, wer die Daten dort an WikiLeaks weitergeben hat und wer dort eben hilft, diese Daten zu verbreiten. Aber dann kann ich den USA vielleicht mal einen kleinen Tipp geben, wer da hilft. Ein riesiger Teil der Welt hat geholfen dabei und viele Millionen und Abermillionen Internetnutzer. Ja, viel Spaß bei der Jagd. So. Ja, im Internet ging es auch auf anderer Stelle natürlich rund, und zwar die beliebte, News-Plattform, wenn man es so will, Dick. Ja, Dick war ja mal ein Riesending. In den letzten Jahren ist es so ein bisschen ins Hintertreffen geraten durch die ganzen Social Networks wie eben Twitter, Facebook und Google Bars und so weiter. Die haben Dick ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, oder allgemein solche News-Bewertungsportale. Man muss sich mal vorstellen, dass das vor Twitter auch noch am Anfang von Twitter eigentlich das News-Portal schlechthin war. Dort hat man sich unabhängig Informationen geholt, die eben von normalen Internetnutzern ausgewertet wurden und eben zum Beispiel positiv oder negativ bewertet wurden, und da konnte man dann eben sehen, die Top-Themen und so weiter im Netz. Heute läuft das natürlich über Twitter und Dick spürt das auch. sehr stark. Und ja, das heißt immer so schön, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber wenn die Gründer das sinkende Schiff verlassen, dann ist es schon äußerst bedenklich. Dennoch, sagt jetzt der, nachdem, muss ich das erstmal erklären, nachdem ja Kevin Rose die Woche gesagt hat, nein, er hört jetzt auf bei Dick und er verlässt Dick. Kevin Rose war sozusagen der Motor, der Kopf im Hintergrund und so weiter und so weiter. Ja, und der geht jetzt weg. Aber der CEO Matt Williams sagt, Dick ist nicht tot. Und ja, da kann man ganz, das kann man sich ganz leicht ausmalen, indem man einfach auf die Seite dick.com geht und da sieht, dass alles ganz normal weiterläuft, wie immer. Ja. 2004 wurde ja Dick, sag ich mal, erfunden, ja, und hat dann eben eine riesige Anzahl von Leuten können um sich scharen und jetzt eben der Fall. Auf jeden Fall kann man schon sagen, ist das ein Fall. Also auf jeden Fall ein Fall. Denn Dick spielt noch nicht mal mehr annähernd diese Rolle, die es am Anfang gespielt hat. Dennoch, er ist zuversichtlich, dass Dick sich so weit verändern wird, auch dass eben wieder Leute angezogen werden, um dort die Nachrichten zu sehen, zu finden und dann eben auch zu bewerten. Und naja, gut, ich meine, es ist so eine Sache. Bei Twitter hat man es etwas schwerer mit den News zu finden, weil man muss eben die richtigen Leute verfolgen oder zumindest die richtigen Suchen eingeben, die richtigen Suchbegriffe, damit man eben an die so Nachrichten kommt. Während eben bei Dick das schön übersichtlich in Kategorien, in Themen eingeordnet ist und dann hat man es natürlich leichter. Twitter sagt selbst, die sind eine News-Plattform. Ja, kann man auch durchaus so durchgehen lassen. Das zeigt sich immer wieder, sei es jetzt bei den Umstürzen und ja, schon fast kann man sagen, Revolutionen in verschiedenen arabischen Ländern und aber auch besonders eben jetzt bei der Japan-Krise und immer wieder, wenn was besonders auf der Welt passiert, zeigt, dass Twitter die schnellste und beste Informationsquelle ist momentan, auch wenn das einige Gegner von Twitter nicht gerne hören. Und naja, wie jetzt Matt Williams das ändern will, das möchte ich gerne wissen. Genaues hat er ja nicht dazu gesagt. Ich habe aber einen Artikel verlinkt. Da kann man zumindest mal ja, so ahnen, dass es eben erstmal bei Dick weitergeht, auch wenn ein Kevin Rose jetzt nicht mehr dort ist. AT&T kauft in den USA T-Mobile, sofern sie es erlaubt bekommen. Ja, also angekündigt wurde es, sind beide sich einig, der Kauf wird getätigt. Es könnte natürlich sein, dass dort die Aufsichtsbehörde in den USA dagegen noch was hat und dann den Kauf verhindern kann. Denn auch wie bei uns gibt es ja dort Regeln. So kann zum Beispiel diese Stelle verhindern, wenn eben zu große Firmen versuchen, sich zusammenzuschließen und dann eben eine deutlich marktbeherrschende Stellung haben. Das ist jetzt die Frage, ob, wenn AT&T T-Mobile kauft, ob das dann eben der Fall ist und das eben der Regulierung bedarf oder ob jetzt dort gesagt wird, okay, das ist keine große Bedrohung. Ich meine, das ist schon ein bisschen liberaler, sag ich mal, nicht ganz so streng wie bei uns, klar. Große Firmen sind halt dort durchaus beliebter als bei uns. Nicht ganz so unrecht. Und deswegen sind jetzt natürlich Fragezeichen. Doch interessanterweise, T-Mobile hat ja eine riesen Aktion gegen AT&T gefahren, eine Werbeaktion, ja, mit diesem ja, Mädel dort, ja, wo es eine ganze Reihe von Werbespots gibt, ja, und sie sind alle sehr, sehr schön gemacht, gut, toll. Und sie haben immer wieder knallhart auf AT&T mit dem Finger gezeigt und haben gesagt, euer Netz oder das Netz von AT&T ist ja lachhaft, ja. T-Mobile ist schnell, wir haben 4G und alles Mögliche, ja, was nicht ganz so korrekt ist, aber immerhin. Sie haben sowas Ähnliches wie in 4G. Sie haben so 3.5G oder so. Ja, und jetzt auf einmal ja, gehört sozusagen T-Mobile dann zu AT&T, ist schon äußerst skurril. So die Feinde, die sich vorher bekriegt haben, auf einmal traut Verein. Also das ist schon sehr, sehr seltsam. Und naja, jetzt ich bin mal gespannt auch, was dann mit den T-Mobile-Netzen in den USA passiert, denn schließlich diese große Werbe. Kampagnen haben auch noch einige Kunden zu T-Mobile gelockt. Gerade im Android-Bereich beispielsweise ist T-Mobile ja beliebt, weil die eben ziemlich schnelle Netze bieten auf jeden Fall und das auch zu den Preisen in den USA ganz okay, ja, ganz guten Preisen. Aber AT&T ist da bei den Netzen nicht ganz so gut. Die haben eher den Ruf, dass es eben ja da nicht so toll ist und das lässt sich dann auch immer ganz leicht bestätigen. Aber jetzt kommen die zusammen. Was passiert? Werden die T-Mobile-Netze jetzt schlechter oder die AT&T-Netze besser? Das kann man also so oder so sehen. Ja. Und die Kunden, die jetzt eben vor kurzem einen T-Mobile-Vertrag abgeschlossen haben, die dürften jetzt dort also gespannt schauen mit großen Augen und sehen, was da daraus wird. Ja. Zum Glück ist das nur für die USA wichtig und T-Mobile in Deutschland ist ja jetzt, heißt jetzt glaube ich ganz normal wieder Telekom, ist davon nicht betroffen. Also Leute, ja, keine Panik, ja, nicht den nächsten T-Punkt rennen und jammern, ja, wie unfair das doch ist und was für eine Firma AT&T überhaupt ist, kennen die ja gar nicht. Nichts passiert, nichts passiert. Facebook hat Questions gestartet. Ja, damit kann man wunderhübsche Fragen seinen Facebook Leuten oder Freunden oder Bekannten oder so stellen. Ja. Und die können das dann beantworten. Ja. Man kann ganz normal allgemeine Fragen, ja, oder eben auch spezifische. Und da werden diese Anbieter von diesen Apps die solche Fragedinger, Fragespiele oder sowas haben, dass sich vielleicht ein bisschen ärgern. Ich sehe das auf dem ganzen Facebook über. Also das ist schon seltsam, da diese Fragen. Kannst du dir vorstellen, dass sie schon mal eine Frau geküsst hat? Oder kannst du dir vorstellen, dass der schon mal einen One-Night-Stand hatte? Und so weiter und so. Ist schon ziemlich heftig, was da teilweise gefragt wird. Und das auch noch auf den Boards von den Betreffenden. Ja. Deswegen, also sind solche Apps von mir doch ziemlich verdächtig, ja. Aber jetzt kann natürlich jeder auch ohne diese Apps solche Facebook-Questions stellen. Allerdings muss man die Fragen dann selbst eintragen. So sind vielleicht diese Fragen nicht ganz so brisant wie bei diesen Apps. Das ist ja wirklich. Mann, wer schreibt diese Apps? Ja, ist unglaublich. Aber bei Facebook Questions, da kann man dann auch vernünftige Sachen damit machen, auch Umfragen, eben zum Beispiel auch Firmenseiten können da irgendwie Umfragen machen und da vielleicht auch interessante Informationen herausbekommen, ja. Oder man könnte vielleicht auf Facebook auch mal sowas reinstellen, wie so, kannst du dir vorstellen mit mir und bla bla bla, ja. Und dann kann dann jemand das und das anklicken und, tja, ja, und wenn dann der Anhang dann auch noch auf Facebook jemand verfolgt und dann klickt mehr als eine Person auf das, dann geht's aber rund, ne? Facebook halt. Tja, okay, also, ne, Facebook Questions gestartet, das wird sicherlich eine interessante Geschichte auf Dauer gesehen. Da wird noch was draus. Skandal im Spielebereich, ja. Duke Nukem, das neue Duke Nukem. Ist ja angekündigt worden und jetzt endlich soll rauskommen und niemand könnte es mehr verhindern, hat es ja groß getönt. Selbst der Duke selbst könnte das nicht mehr tun. Und jetzt, tada, große Überraschung, Duke Nukem verspätet sich. Meine Güte, ich möchte jetzt nicht wieder schlecht reden, aber Leute, ne, Duke Nukem ist einfach, ich weiß nicht, seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren wartet man auf die Fortsetzung von Duke Nukem. Es wurde immer angekündigt, ja, immer wieder, alle halbe Jahr war die Ankündigung da, bald kommt Duke Nukem. Dann kam es nicht. Und immer wieder kam es nicht. Ja. Und jetzt wurde es felsenfest versprochen. Und es wird auch kommen, da sind sich alle einig, ja, weil die Entwicklung ist extrem weit fortgeschritten. Nur, dass sich jetzt mal wieder verzögert, ist also exemplarisch dafür, was bei diesem Spiel abgeht. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Auf jeden Fall, Duke Nukem mittlerweile, da haben sich ja auch die Stimmen dann eben gemehrt, die eben sagen, na gut, okay, das Spiel ist ja dann doch nicht so toll. Ja, es ist klar, warum, wenn man über 10 Jahre auf ein Spiel wartet. So gut kann das Spiel doch dann gar nicht sein, um die Erwartungen zu erfüllen nach so einer Zeit. Und ehrlich gesagt, wann die Konzepte gemacht wurden dafür und ob die Konzepte dann auch noch weiterverwendet werden, das ist auch die Frage. Ja, weil ansonsten kriegt man ein Spiel, das schon fast 10 Jahre im Prinzip vom Grundaufbau her alt ist. Und naja, das ist dann schon ziemlich grenzwertig, würde ich sagen. Aber naja, gut, der Duke wird es überstehen, da bin ich mir ganz sicher, weil die Fans werden das Spiel kaufen und da vermutlich in der Luft zerreißen, ja, weil, wie gesagt, die Erwartungen nicht erfüllt werden können. Naja. Also, das ist wirklich traurig, traurig bei diesen ganzen Geschichten, ja, Ankündigungen, dann funktioniert nicht. Das ist immer dieses ständige Warten auf alle Sachen, ja. Furchtbar. Naja, auf dem 3DS hatte Europa wenigstens nicht so lange warten müssen. Waren nur einige Wochen, ja, und jetzt ist es auch bei uns, das mit dem Mikro nicht in Ordnung, jetzt ist es auch bei uns erhältlich. Oder ist er jetzt erhältlich? Ich sag immer, ja, der 3DS. Nintendo 3DS, also jetzt auf jeden Fall erhältlich. Seit letzten Freitag gibt es ihn zu kaufen. Und die Leute können sich davon überzeugen, dass die 3D-Spielegrafik des Nintendo 3DS auch was bietet. Ist okay, ja. In der Tat ist natürlich die Frage, wer wird sich denn kaufen? Ist 3D ausreichend? Ich selbst habe mir die Frage natürlich auch gestellt, hole ich mir ein Nintendo 3DS oder nicht? Letztendlich habe ich gesagt, ich hole jetzt den erstmal nicht. Warum? Preis ist schon, ja, nicht ganz so günstig. Ja, da kriegt man schon die ersten Android-Handys dafür, ja, für den Preis, ohne Vertrag, ja. Und somit stellt sich natürlich die Frage, inwiefern hier Spielen auf einem separaten Gerät überhaupt noch attraktiv ist. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen im Vorfeld zu dem 3DS. Weil hier wird sich jetzt entscheiden, wie oder ob solche Spielgeräte noch groß die Zukunft haben, wenn die Verkaufszahlen hier ja, drastisch zurückgehen würden im Vergleich zu dem Vorgängermodell, dann ja, wäre auf jeden Fall schon mal eine Tendenz sichtbar. Bei mir selbst ist es halt so, durch die ganzen Geräte, wie zum Beispiel jetzt eben diese Android-Tablets und Android-Telefone und so weiter, ich habe so viele Spiele auf den Geräten drauf, dass ich dort eigentlich nur noch dort spiele. Denn DS habe ich schon ja, lange nicht mehr in der Hand gehabt und wenn dann nur kurz vielleicht für ein Spiel, das es eben nicht gibt. Und auch die Preise sind verlockend. Das ärgert auch Nintendo am meisten, ja, dass diese günstigen Spiele von ein paar Euro, ein bis 5 Euro, dass es da schon teilweise recht interessante Titel gibt, die etliche Stunden Spielspaß versprechen, aber ja, beim Nintendo 3DS ein Vollpreisspiel eben dann nicht so einfach zu kaufen ist, weil das dann auch doch eben deutlich teurer ist, um die 30 Euro rum. Und dann überlegt man sich das eben dann doch, vor allem wenn dann eben so viele Spiele schon auf dem Markt sind für die andere Plattform, die man dann eben vielleicht auch hat, ja, und kann dann eben damit auch schön seine Zeit rumbringen. Ja. Casual-Spiele, das viel gescholtene, ist halt gerade im mobilen Bereich genau das, was man braucht. Ja. Natürlich wird es nach wie vor die Hardcore-Fans geben, die auch auf dem DS Rollenspiele mit 80 Stunden Spieldauer zocken. Das ist auch richtig so. Ich meine, die gibt es mittlerweile auch schon für Smartphones, aber dennoch, diese Leute, die werden sicherlich mit dem Nintendo 3DS direkter angesprochen. Nur die Frage ist, ob das eben noch die große Masse jetzt, nachdem die Handys auf dem Markt sind, die das alles können, ob die dann tatsächlich noch so viel Masse ansprechen, dass es sich im Endeffekt rentiert. Kann man also auch da gespannt sein. Dann, ja, was damit los ist. Ne? Also andere haben damit keine Probleme. Die Konsolen, die man schön an einen Fernseher oder so anschließt. Denn dort gibt es natürlich ganz andere Spiele. Man geht ganz anders an die Spiele ran. Man hat eine andere Erwartungshaltung. Ja. Und ja gut, diese normalen, sag ich mal, mobilen Spiele, die kriegen ja auch selbst dort Konkurrenz, das eigentlich gar nicht mehr in den mobilen Bereich geht. Diese Casual Games, wie zum Beispiel eben auf Facebook, das City Wheel oder Farm Wheel oder ja, was es da eben alles gibt, da gibt es ja auch hunderte von Spielen, die sehr, sehr beliebt sind. Ja. Also City Wheel hat über 90 Millionen Benutzer, das muss man sich mal vorstellen. Das sind Zahlen, das ist irre, sowas wird ein normales Spiel auf dem Nintendo 3DS so schnell nicht erreichen können. Ja, da muss schon ziemlich was passieren. Ja. Und gut, ja, und das heißt, diese mobilen Spiele kriegen von daher auch noch Konkurrenz. Aber bei den großen Konsolen, da ist es eben nicht so, weil da gibt es eben Spielkonzepte, die man nicht so einfach auf ein mobiles Gerät übertragen kann. Sei es jetzt bewegungsintensive Spiele, ja, wie beispielsweise mit dem Kinect oder mit dem PlayStation Move. Und auch die Größe von den Spielen, die Qualität, die Grafik, etc. etc. Also so ein, ja, sag ich mal, GTA 4, ja, das muss man eben auf einer großen Konsole spielen. Ja, da braucht man ein großes Bildschirm. Ich meine, es gibt GTA, zum Beispiel China Syndicate nennt sich das, glaube ich, auf dem DS. Aber das ist mehr so ein Zusatz, ja, so ein Bonus. Das ist nicht das, was man sich unter einem richtigen GTA-Titel vorstellt. Und GTA 4 schlägt ja da alle Rekorde. Und das ist auch eine ganz interessante Frage. Die habe ich jetzt hier auch mal aufgeworfen. Ja, warum ist eigentlich GTA oder so Spiele wie GTA denn so erfolgreich? Ja. Ich meine, GTA, die bricht ja regelmäßig alle Verkaufsrekorde von den normalen Spielen. Die MMORPGs lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja so unterschiedliche Genre, dass man es nicht direkt vergleichen kann, würde ich mal sagen. GTA 3 war ja ein Riesenerfolg. Die Stories danach, wie zum Beispiel Vice City und so weiter, ebenfalls. Ja, San Andreas, GTA San Andreas. Dann kam GTA 4 und die Episodes zu GTA 4. Wie heißen die nochmal? The Lost and Damned, genau, und The Ballad of Gay Tony, genau. Und die haben auch sehr große Erfolge gefeiert, unglaublich. GTA 4, das hat vielen Leuten die Kinnlade runterklappen lassen. So gut war das und ist auch immer noch. Ja. Da muss man sich mal vorstellen, das Spiel hat als auch schon wieder eine Zeit lang ist auch schon wieder eine Zeit lang draußen. Dennoch ist es ein Titel, der von der Grafik her, der von der Spieldynamik her einfach immer noch aktuell ist. Und da geht's richtig zur Sache. Warum ist es jetzt so klar? Ich meine, man darf das nicht alles einzeln sehen. Ja, man kann nicht sagen, das ist so, weil das und das im Spiel ist. Zum Beispiel viele sagen, es ist so, weil die Story komplett frei ist. Man kann machen, was man will. Man kann überall rumfahren. Man kann alles erkunden. Ja, das ist eines der Punkte. Aber ein anderer Punkt dazu ist zum Beispiel, dass man sich aber auch eben eine streng vorgegebene Storyline halten kann. Ja, das ist, was mir zum Beispiel Spaß macht. Ich möchte die Story durchspielen. Ja, auf jeden Fall. Und nicht einfach sinnlos in der Weltgeschichte rumfahren. Ja. Und die Freiheit bleibt einem aber dann, ob man eben dieser Storyline folgt und das alles so macht, ja, oder ob man dann eben, wenn man das will, ohne, ja, sag ich mal, Missionsführung da andere Sachen macht oder nur ab und zu mal eine Mission macht, etc., etc. Klar, die Missionen müssen gemacht werden, um das Spiel durchzuspielen, aber das ist fast schon eine Nebensache bei vielen Spielern bei GTA. Aber es kann eben auch die Hauptsache sein. Und genau das ist eben ja, oder das Geheimnis, würde ich sagen. Und man kann eben die Missionen auch, sagen wir mal, etwas freier erledigen. Ja, man kann ja die mit den vorgegebenen Waffen beispielsweise erledigen. Ja, man kann aber auch ganz anders da an die Sachen herangehen. Zum Beispiel kann man viele Missionen machen, ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Ja. Und andere Missionen wiederum, die kann man möglicherweise mit einer Knarre gut machen, die man bekommt, ja, aber ja, nimmt man halt mal einen Panzerfaust, hat man eine Panzerfaust und dann ist die Geschichte, dann geht eben anders aus, ja. Hört sich krass an, ja. Also diese Freiheit kombiniert mit einer schönen Welt vor allem, ja, eine dynamische Welt, dass, wenn man irgendwo hingeht, dass nicht immer die gleichen Leute an der Stelle rumlaufen, sondern dass eine Welt existiert, in der man sich, ja, frei bewegen kann und dort eben Missionen ausführen kann und etwas, wo man eben weiß, okay, man fährt jetzt über eine Kreuzung und dann kommt von rechts ein Auto. Nein, es kommt kein Auto von rechts, weil das war ja letztens auch nicht so und das ist eben nicht der Fall. Es ist eben so ein bisschen wie in der Realität, es kann eben doch ein Auto kommen, ja, und dann rotzt man da rein. Also diese Freiheit mit einer unwahrscheinlich ja, realistischen Grafik-Engine, einer unglaublich realistischen KI auch, ja, die eben sowas ermöglicht, so dass man das Gefühl hat, man ist wirklich unterwegs irgendwo. Das ist das, was den Flair ausmacht bei GTA. Und jetzt waren natürlich alle schon gespannt auf die Fortsetzung auf GTA 5. Genau. Und die Zeichen verdichten sich ja, dass GTA 5 nächstes Jahr, 2012 also, erscheint. Und da gibt's ein GTA-Wiki und da wurden auch einige Sachen zusammen getragen. Ja. Und es ist, Moment, ich guck mal, ob ich da hier das rausfinde. Es ist auf jeden Fall eine Sache, wo viele Gerüchte natürlich mit drin sind, aber man darf gespannt sein, denn Gerüchte behaupten auch, beziehungsweise es wurde gesagt, dass 2011 ein GTA-loses Jahr wird. Das heißt, man wird wahrscheinlich hier nicht großartig viel davon sehen. Ja, aber nächstes Jahr, so sind dann eben die Vorgaben, dann soll das eben erscheinen. Und es gibt auch Hinweise, offizielle Hinweise in dem Spiel, zum Beispiel eben am Ende von The Ballad of Gay Tony, also eine Episode von GTA 4. Dort ist dann zum Beispiel ein Werbeplakat zu sehen, Liberty City is over und dann Next Stop, ja, und dann sieht man eben dort ein Bild, ein Werbeplakat, dass es also weitergeht. Und wer das sehen will, ist übrigens diese Werbung befindet sich übrigens in Star Junction. Also wer jetzt sein GTA 4 Ballad of Gay Tony rausholt und mit dem Auto nach Star Junction fährt, dort findet ihr diese riesen Reklametafeln. Könnt ihr euch davon überzeugen, ja. Dann, wie gesagt, der Gründer Dan Houser hat gesagt, dass es eben ja, dass eben schon gearbeitet wird quasi an einem neuen Grand Theft Auto und dort wird eben zuerst die Stadt gemacht und dann die Charaktere. Auch das ist interessant. Und man darf auch davon ausgehen, dass sich GTA 5 eben nicht auf Liberty City oder in Liberty City spielt, sondern eben, dass es eine neue Stadt wird. Ja, Finde ich auch ganz okay. Ich mag es zwar, weil man hat sich an Liberty City ja sehr, sehr gut gewöhnt. Man kennt sich schon ein bisschen aus, richtig sozusagen. Man erkennt auch immer wieder Sachen von anderen Teilen da drin. Schön, aber es ist dann doch gut, wenn eben auch mal eine neue Stadt wieder zu sehen ist. Und ja, wenn die so gut designt ist, wie das bei dem Liberty City eben der Fall ist, und die Storyline dann auch noch stimmt, ja, dann warum nicht? Angeblich zur Storyline übrigens, angeblich soll da ein oder ist oder die das Casting hört sich so an, als ob eben da ein FBI-Agent undercover in eine mexikanische Drogenschmuggler-Bande eingeschleust werden soll. Ich schätze mal, man selbst spielt dann, das wäre das erste Mal eine Premiere, ein FBI-Agent. Das heißt, man wäre zum ersten Mal auf der anderen Seite. Ja, bisher spielt man immer mehr oder minder ein Verbrecher. Ja, und da wäre man mal auf der anderen Seite. Also das wäre auf jeden Fall ein krasser Einschnitt, ein krasser Wechsel. Ja, naja. Gut. Das Jahr übrigens, das finanzielle Jahr, das ist übrigens zwischen April 2012 und März 2013. Und da wird eben vermutet, dass dort dazwischen drin eben das GTA 5 veröffentlicht wird. So sieht das aus. Jetzt haben wir so viele Gerüchte und alles Mögliche gehabt. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Das war's diesmal von der Rios Wochensicht und war eine richtige Spielerei heute. Oh, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Und ich mache mich jetzt gleich fertig für den Uncast, der dann um 15 Uhr immer kommt. Dann darf ich euch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Und ja, was soll ich noch sagen? Am besten nichts mehr. Bis dann. Tschüss.